يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، اليوم تاريخ السفر بشون دويتش، und wir machen weiter bei den Tala mit der Erklärung von Subul As-Salam von As-San'ani rahimahullah ta'ala, die Wege zu Bulugh al-Maram von Ibn Hajar al-Asqalani. Und wir waren bei Hadith 1030 in Kitab al-Raj'a. وعن جابر قال طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. بارك الله فيكم. جذ النخل هو قطع النخل. وأما الحديث في هذا الباب طبعا دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن. في رواية أنها طلقت ثلاثا، طلقت ثلاثا، والتي تطلق ثلاثا فما ترجع إلى الرجل. فاختلف أهل العلم في خروج المطلقة، في خروج المطلقة من بيتها. سمع القائل أنها لها الخروج لحاجة، وقال لغير الحاجة لا، ومن القائل تخرج في الليل، ما تخرج في الليل وتخرج في النهار، ومن القائل ما تخرج. والصحيح بارك الله فيكم أن المطلقة الطلاق البائن لها أن تخرج لحاجتها، لحاجتها ولعذر، ولعذر. وهذا الحديث فيه استحباب، فيه كذلك استحباب الصدقة من التمر عند قطع النخل. بارك الله فيكم. جابر رضوان الله عليه sagte meine Tante wurde geschieden. Meine Tante wurde geschieden. Dann wollte sie ihre Palmen schneiden. Das wird verbessern. Baumschnitt machen. Ein Mann hat sie getadelt, dass sie rausgegangen ist. Sie kam zum Propheten Muhammad SAW und sie fragte ihn. Der Prophet SAW sagte, schneide deine, das wird, mach deine, verbessere deine Bäume. Vielleicht wirst du auch etwas spenden oder dass du etwas Gutes tust. Das ist bei Muslim. Das geht in diesem Hadith darum, wenn eine Frau geschieden wird, wenn eine Frau geschieden wird, in der Scheidung oder in der Wartezeit, in der Idda, darf sie rausgehen und etwas machen, was für sie wichtig ist. Und die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich. Einige Gelehrten sagen, sie darf nicht raus. Andere sagen, sie darf nicht raus abend, aber am Tag darf sie. Andere sagen, sie darf sowieso raus, aber für etwas, was für sie wichtig ist. Und nicht, dass die Frau jede Zeit rausgeht. Und das ist eigentlich die richtige Ansicht in diesem Zusammenhang. Weil der Mann, der hat diese Frau getadelt. Aber der Prophet SAW hat ihr erlaubt. Und in dem Hadith auch gibt es, barakallahu fikum, einen Beweis, dass es gut ist, wenn jemand die Ernte macht, dass man, oder jemand Früchte hat, dass man davon für Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Das heißt, barakallahu fikum, eine Frau, die geschieden worden ist, es gibt zwei Arten, haben wir gesagt, eine Scheidung, dass die Frau zum Mann zurückkehren darf, oder der Mann darf sie zurücknehmen, und eine Scheidung nach dem dritten Talaq, Scheidungsfolge, dann darf sie nicht zurück zu diesem Mann. Und die Frau ist natürlich, kann entscheiden, ob sie rausgeht oder nicht. Aber sie muss aufpassen, nicht, dass sie übertreibt in diesem Zusammenhang. وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكن يملكه ولا نفق. فقال نعم. فلما كنت في الحجرة ناداني فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فقضى به عثمان بعد ذلك. الحديث أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم، والحديث عند أبي داود وهو كذلك صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا اختلف أهل العلم في هذا الحديث، منهم من ضعف منهم من ضعف هذا الحديث، ولكن الحديث بارك الله فيكم صحيح، الحديث صحيح، وفيه دلالة على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه العدة ولا تخرج منها إلى غيره، وهذا قول أغلب السلف والخلف. وبهذا طبعا قال الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة، وما طعن في الحديث مثل هؤلاء الجهابذة. ولكن هناك طائفة أخرى من أهل العلم من قالوا أنها تخرج من البيت في العدة. قيل روي ذلك عن عائشة وعن ابن عباس وكذلك عن جابر بن عبد الله، ولكن بارك الله فيكم الذي ثبت بالسنة حديث فريعة، لذلك هو الصحيح، الله تعالى وأعلم. يعني المرأة التي يموت عنها زوجها تعتد في بيتها أو في المكان الذي كانت تعيش فيه معه، وليس أنها تخرج، إلا طبعا إذا كان في عذر، إلا إذا كان في عذر، كما في الحديث الذي بعده هو حديث فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. هذه تحولت، يعني تركت بيتها لأنه طلقها أصلا 3. ولكن بارك الله فيكم إذا ما في سبب لذلك تبقى في بيتها. بارك الله فيكم حديث تاوزن أن رايسك فريعة بنت مالك أتصيرت بس إيمان لويت تو لويتن ماشيوت سكلافن ونديزة هابن إنجي تيتت. Dann hat sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, dass sie zurück zu ihrer Familie kehrt und dass sie dort die Wartezeit verbringt, weil ihr Mann ihr kein Haus gelassen hat und sie bekommt auch keinen Lebensunterhalt. Der Prophet sagte ihr, ja, du kannst das machen. Dann als sie rausging, dann hatte sie aufgerufen, sallallahu alaihi wasallam, wieder. Und er sagte ihr, bleib in deinem Haus, bis die Frist vorbei ist. Welche Frist hier wird gemeint? Das bedeutet die Wartezeit. Und dann sagte sie, dann habe ich die Wartezeit verbracht, 4 Monate und 10 Tage. 4 Monate und 10 Tage. Und dann hat sie dazu gesagt, Uthman hat auch das Gleiche oder mit dem Gleichen gerichtet. Das hatte ich bei Imam Ahmed und die 4, Al-Tirmidhi hat das als Sahih eingestuft, und Duhani, und Muhibban, und Hakim. Und das ist ein Sahih Abi Davud. Barakallahu fikum, es geht darum, wenn eine Frau, wenn die Frau kein, wenn der Mann kein Haus gehabt hat und seine Frau war in einem Haus und der hat ihr auch keinen Lebensunterhalt gelassen oder unterlassen. Was soll sie eigentlich machen? Soll sie dieses Haus verlassen oder nicht? Die meisten Gelehrten sagen, sie bleibt wo in dem Haus. In der Zeit, dass der Mann gestorben ist, dann bleibt sie in dem gleichen Haus. Andere sagen, nein, sie kehrt zurück zu ihrer Familie oder sie wählt, wo sie bleibt. Eigentlich aber, das Hadith ist klar hier. Wenn die Frau, wenn ihr Mann, wenn der Mann von einer Frau gestorben ist, dann muss sie die Wartezeit warten, 4 Monate und 10 Tage, und sie bleibt in ihrem Haus. Außer, dass diese einen Grund, einen triftigen Grund hat, dass sie das Haus verlässt. Und das ist zum Beispiel Hadith 1032. Fatima bin Tuqais sallallahu alaihi sagte, ich sagte, o Gesandter Allahs, mein Mann hat mich 3-mal scheiden lassen und ich habe Angst, dass jemand mich angreift oder dass jemand sozusagen bei mir einbricht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihr, ja, du kannst das Haus verlassen. Deshalb hat sie das Haus verlassen und sie ist zu ihrer Familie zurückgekommen. Deshalb, wenn die Frau einen Grund hat, dann bleibt sie nicht. Aber wenn sie keinen Grund hat, dann bleibt sie in dem Haus, wo sie geschieden wird oder wo ihr Mann, das wird in dem Haus, wo sie gelebt hat, als ihr Mann starb. وعن عمرو بن العاص قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أمي الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وعلهم دار قطني بالانقطاع وهو في صحيح أبي داود. بارك الله فيكم. المسألة هذه أيضا فيها خلاف وهي عدة الأمة. عدة الأمة التي أنجبت ولدا. معروف في ديننا إذا كان في أمة وأنجبت ولد جارية وأنجبت ولد فإنها تصبح حرة. فإذا توفي عنها زوجها كم تعتد؟ أهل العلم الذين ضعفوا هذا الحديث يقولون بأن عدتها حيضة لأنها ليست زوجة ولا مطلقة ففقط لاستبراء الرحم. وأبو حنيفة يقول 3 حيض وهو قال علي وابن مسعود لأن العدة إنما وجبت لأنها صارت حرة وليست بزوجة فتعتد عدة الحرة. فالصحيح إذا كان هذا الاستبراء الرحم يكفي حيضة وإذا كانت هي مطلقة فعدتها 3 قروء كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. عمرو بن العاص رضي الله عليه زاكت لا تلبسوا علينا سنة نبينا. لا تلبسوا das bedeutet macht es uns nicht kompliziert oder verfällt nicht die Sunna des Propheten صلى الله عليه وسلم. Macht uns nicht durcheinander bezüglich Sunna von unserem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Die Wartezeit von einer Sklavin, die einen Sohn geboren hat, wenn ihr Herr stirbt, ist 4 Monate und 10 Tage. Das heißt bei Imam Ahmed, Abu Dawud, Ibn Majah und bei Al-Hakim. Und das ist ein Sahih Abi Dawud. Einige Gelehrten haben gesagt, diese Überlieferung wäre nicht authentisch. Aber, barakallahu fikum, diese Überlieferung ist authentisch. Und das hat damit zu tun, das umstritten nochmal zwischen den Gelehrten. Und zwar, Passt auf. Wenn ein Mann Herr ist und er hat eine Sklavin und diese Sklavin bekommt von ihm einen Sohn, dann ist sie frei geworden. Sie ist frei geworden. Sie ist ja frei geworden, aber sie ist nicht wie eine Frau. Sie ist eine Frau, ja. Aber die ist nicht wie eine Frau, die von Anfang an frei war. Jetzt in dieser, sie bekommt einen Sohn und er stirbt der Herr. Was passiert mit ihr? Soll sie 4 Monate und 10 Tage warten? Das ist Aussage von Gelehrten. Die zweite Aussage ist von Malik und Shafi'i und Ahmed, die sagen, ein Haiba. Andere haben gesagt, Abu Hanifa sagte 3 Perioden. Andere sagen was anderes. Warum? Weil sie sagen, diese Frau, die war Sklavin, die war keine freie Frau. Und die wurde dann frei und in dieser Zeit starb der Mann. Deshalb, man kann sie nicht behandeln als freie Frau und man kann sie auch nicht behandeln als eine Sklave. Und deshalb, worum geht es? Geht es darum, dass man weiß, dass sie nicht schwanger ist, dann genügt eine Periode. Geht es darum, dass sie eine geschiedene Frau ist oder dann 3 Perioden? Geht es darum, dass sie eine freie Frau ist und ihr Mann ist gestorben, dann 4 Monate und 10 Tage. Eigentlich die Überlieferung ist hier 4 Monate und 10 Tage. Die Überlieferung ist hier 4 Monate und 10 Tage. Aber trotzdem, das ist umstritten. Deshalb, Barakallahu fikum, wenn es darum geht, dass sie eine Frau ist und ihr Mann ist gestorben, dann 4 Monate und 10 Tage. Wenn es darum geht, das geht um zu wissen, dass diese Frau nicht schwanger ist, dann genügt auch eine Periode. Wallahu ta'ala ala wa ala. Sowieso, ich meine, jetzt in unserer Zeit gibt es sowas nicht. Alles nur, um Wissen zu vermitteln. Wir haben keine Sklavinnen heutzutage und so weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. وعن عائشة قالت إنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. قال الشافعي أن مالك حدثهم عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا إن الله تعالى يقول 3 قروء فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء الأقراء الأطهار قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالته عائشة انتهى أي بارك الله فيكم المذكور في القرآن في مسألة عدة المرأة يعني 3 قروء في سورة البقرة طبعا هل هي 3 أطهار ولا 3 حيضات يعني هل القرء هو الحيض ولا الطهر في اللغة العربية الحيض والطهر يسمى القرء أو القرء يا القرء يا القرء ولم يختلف أهل العلم من ناحية العدد وإذا حسبتها أنت 3 حيضات ولا 3 أطهار هو نفس الشيء ولكن فقط في معنى الكلمة في معنى الكلمة اختلف أهل العلم في هذه المسألة بارك الله فيكم طبعا الحديث هنا حديث عائشة أنها قالت القروء هي الأطهار ولكن طبعا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال للمرأة التي سألته عن الاستحاضة قال دعي الصلاة أيام أقرائك والأقراء هي الحيض الدم و لذلك بارك الله فيكم هنا يفسر القرء بالحيض وعائشة تقول هو الطهر فسبحان الله هذه مسألة فيها خلاف والخلاف يعني الخلاف هو أكثر يكون خلاف ترف أكثر ما يكون له تأثير لأن المرأة التي ستحيض 3 حيضات ستطهر أيضا 3 أطهار فذاك نفس الشيء والله تعالى أعلى وأعلم Barakallahu fikum, Aisha radhiyallahu anha erzählt, die hat gesagt, die Aqra, die sind die Reimphasen, das hat Imam Malik in Al-Muwatta überliefert. Das geht darum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Surat Al-Baqarah, die Ayah 228, dass die Frau, die geschieden worden ist, sie muss drei Quru warten. Thalathata Quru. Drei Quru. Drei Phasen. Diese Phasen in der arabischen Sprache, da kann man für Blutphase oder Reinphase nehmen. Die Frau hat zwei Phasen in ihrer Periode oder Menstruation. Die hat eine Phase, das ist die Phase, dass sie Blut bekommt, und eine Phase ohne Blut. Und das Ganze nennt man in diesem Zusammenhang die Periode. Das wird diese Periode oder die Regel der Frau, dass sie immer zum Beispiel 22 Tage Reinphase hat und dann 5 Tage oder 6 Tage hat sie Blut. Und dann immer so. Und deshalb nennt man das Regel, weil das geregelt ist bei der Frau. Im Koran steht, die Frau, wenn sie geschieden wird, dann wartet sie 3 Quru. Al-Qur in der arabischen Sprache kann man 4 Reinphase oder Blutphase nehmen. Beides geht. Beides geht. Aisha hier sagt, das geht hier um die Reinphase. Es gibt andere Gelehrten, die sagen, das geht nicht um die Reinphase, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, es kam zu ihm eine Frau, sie hat ihn bezüglich Al-Hayd gefragt, Al-Istihada, Entschuldigung. Und da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, du sollst nicht beten in der Zeit, wo du deine Periode nimmst oder weil du deine Blutphase bekommst. Und er hat ihr gesagt, Aqra'ki. Und er hat das gleiche Wort genommen. Das geht hier, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan, darum, dass man nur die Diskussion hat, um zu bestimmen, was damit gemeint wird. Wird damit gemeint die Blutphase oder die Reinphase? Aber die Zahl, die 3, bleibt bei beiden. Und da haben sie kein Problem miteinander in diesem Fall. Wallahu ta'ala ala. Das ist eine Diskussion, okay, die 4 Khalifen, Ibn Mas'ud und viele von Sahaba, die haben gesagt, das ist die Blutphase. Andere sagen, das ist die Reinphase. Aber das hat jetzt religiös mäßig hat das nicht viel zu sagen. Wallahu ta'ala ala wa ala. قال ابن عمر قال طلاق الأمة تطلقتان وعدتها حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصح الحاكم وخالفه فاتفقوا على ضعفه. قال الحديث بارك الله فيكم ضعيف الحديث ضعيف لأن فيه مظاهر بن أسلم وهو منكر الحديث فالحديث ضعيف طالما أنه ضعيف خلاص. بارك الله فيكم. ابن عمر هيك gesagt die Scheidung für eine Sklavin ist zweimal und ihre Wartezeit ist aus 2 Perioden. Das hat Dar-Qutni überliefert und auch Abu Dawud und Tirmidhi, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Deshalb bei schwachen Überlieferungen, wir behandeln die nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Wa'ar-Ruwayfa ibn Thabit an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. الحديث حسن والحديث فيه تحريم وطئ الحامل من غير الواطي وذلك الأمة المشترى إذا كانت حاملا من غيره والمسبية. ومنه اختلف أهل العلم في الزانية غير الحامل، هل تجب عليها العدة أو تستبرئ بحيضة؟ فذهب الأقل، أقل أهل العلم، إلى وجوب العدة، وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها، وما في دليل للفريقين، ما في دليل للفريقين. فسبحان الله. أما الحديث هنا، لا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، امرأة حامل، فيأتي ويجامعها الآخر، فلا يجوز، لأن الزرع الموجود هنا شبه رحم المرأة، شبهها بالأرض، والولد أو الجنين اللي فيه بالزرع، والجماع بالسقي. فكما أنك لا تسقي أرض غيرك لأن هذه غيرك وليست لك، فلذلك أيضا ما تجامع امرأة حامل من غيرك، أو امرأة كانت مع غيرك، حتى يستبرأ الرحم بحيث حتى يعلم أنها حامل أو ليست بحامل، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. روي فعل ثابت erzählt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist nicht erlaubt für eine Person, die an Allah und den letzten Tag glaubt, dass einer das Land von einem anderen bewässert mit seinem Wasser. Jetzt, wenn wir das sagen, dass man die Pflanzen oder dass man das Grüne von einem anderen mit seinem Wasser bewässert, vielleicht wird man das nicht so richtig verstehen, was damit gemeint wird. Damit wird gemeint, das Hadith erstmal Hassan, das bei Abu Dawud. Das geht darum, barakallahu fikum, wenn eine Frau schwanger ist, dann darf ein anderer, wenn sie auch geschieden wird oder ihr Mann gestorben ist, oder wenn sie überhaupt, wenn eine Frau, wenn sie Sklavin wäre oder wenn sie durch Unzucht schwanger geworden ist, wenn ein anderer Mann sie heiraten will, dann darf er mit ihr nicht anfangen, bis ihr Gebärmutter frei ist. Das heißt, diese Wörter natürlich benutze ich, weil damit man versteht, ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier sozusagen zwei Themen verglichen. Du hast ein Land und du baust etwas an in diesem Land. Und es gibt jemanden, auch der hat ein Land. Du wirst natürlich dein Land bewässern, nicht Land von dem anderen. Und hier ist das Gleichnis so. Gebärmutter ist das Land. Und die Pflanzen oder was angebaut wird, ist das Baby oder Embryo. Und das Wasser für die Bewässerung ist normal Wasser, aber das Wasser hier ist natürlich das Wasser des Mannes. Das bedeutet Samenguss. Das heißt, du darfst nicht das Land von einem anderen betreten und bewässern, und auch du darfst nicht mit einer schwangeren Frau etwas anfangen, solange du nicht der Mann bist. Und von hier haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten gehabt bezüglich einer Frau, die durch Unzucht schwanger geworden ist. Oder eine Frau, die Unzucht begangen hat. Darf man sie direkt heiraten? Nein. Einige Gelehrten sagen, sie muss drei Perioden warten. Andere sagen, mindestens eine Periode, damit man weiß, dass sie nicht schwanger ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Auf jeden Fall, beide haben kein klares Argument, keinen klaren Beweis. Und das ist eine Sache, natürlich, der Gelehrte, der kann entscheiden in diesem Zusammenhang. Das heißt, aufpassen, Barakallahu fikum. Was wir genau heute in Deutschland erleben, möge Allah uns bewahren. Das erleben wir in Deutschland. Eine Frau, die geht mit einem Mann und waliyadu billah, die begeht Unzucht mit ihm. Und dann nach zwei, drei Tagen verlässt sie den Mann und die geht mit einem anderen. Bevor sie eine Periode gehabt hat, bevor sie sich getrennt hat von dem Ersten, die schläft auch und die macht Sinne mit dem Zweiten. Und einige, die freuen sich, wenn sie das schaffen. Und vielleicht ist die Frau schwanger. Und während der Schwangerschaft wird Unzucht nochmal begangen mit einem anderen Mann. Und das ist alles verboten in unserer Religion. Unzucht ist verboten. Seine Frau mit einem Mann, aber eher bleibt Geschlechtsverkehr ohne Heiratsvertrag, dass sie das begeht, ist verboten. Und das ist verboten auch, dass der Mann, der Zweite ist, mit einer schwangeren Frau oder mit einer Frau, die schon in einer Beziehung mit einem anderen gehabt hat, dass er mit ihr Geschlechtsverkehr hat, der muss warten, wenn er sie heiraten will, bis man weiß, dass ihre Gebärmutter frei ist und nicht, dass diese Frau ein Baby trägt. Ich denke, bis hier ist gut. Bis hier ist gut, inshallah. Weil das nächste Thema, das kommen wir in anderen jetzt danach, die Hadithe, das geht um was anderes. Deshalb, Barakallahu fikum, lassen wir das, diese Thema bis nächste Woche, inshallah. Ja, wir stoppen bei Hadith 1037. Heute ist 11.1.11. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem Weg in den Islam festigen. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kathira. Subhanallah wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Na'am.